Ich grüße euch, Sie ganz herzlich und bedanke mich für die Einladung. Bin auch perplex über den Besucher, Besucherinnenandrang. Ich öffne das Ganze auch nochmal kurz mit einer Entschuldigung, weil Antisemiten nicht nur anstrengend sind, sondern einen auch unglaublich viel ärgerliche Zeit kosten. Ich weiß nicht, manche von euch haben ja vielleicht mitgekriegt, dass wir in Hamburg das Problem hatten, dass dort eine Filmvorführung von Claude Lanzmann Ende letzten Jahres behindert wurde von Leuten aus dem sogenannten internationalen Zentrum B5, so gewalttätige antiimperialistische Schläger. Und mit den Leuten gab es jetzt gerade an diesem Wochenende nochmal zwei unangenehme Zwischenfälle, die dann nochmal sehr viel Arbeitszeit gekostet haben. Also einen Überfall, wo die Leute zusammengeschlagen haben, und einmal, dass in unserer Bibliothek die Schlösser demoliert worden sind, wenn ich mal reinkam. Und ich eigentlich dadurch jetzt etwas von der Zeit, die ich noch mehr auf den Vortrag hätte verwenden müssen, einfach wirklich in Schlüsseldienst, Vermieterverhandlungen und Presseerklärungssachen reingeflossen sind. Ich werde daher ja, ist nur noch die erste Reihe frei, da kann man nicht schummeln. Das heißt, ich werde jetzt vielleicht an manchen Stellen etwas mehr improvisieren müssen, als mir lieb ist, beziehungsweise auch ein paar Sachen vielleicht nachher in die Diskussion verschieben, aber das ist ja eh nicht schlecht. Ich beginne einfach mal damit, mit einer vielleicht etwas ungewöhnlich, man muss die marxistische Gruppe und ihr Nachfolgeprojekt Gegenstandpunkt, bevor man sie kritisiert oder während man sie kritisiert, gleichzeitig auch immer eine gewisse Ehrenrettung betreiben, weil es natürlich ein sehr falsches Anti-MG, Anti-GSP-Ressentiment gibt und weil diese Gruppe, also gerade in ihrer Form als marxistische Gruppe, ja tatsächlich einige Meriten hatte in den 70er, 80er Jahren. Ich denke daran, an das, was in der Einladung schon geschrieben wurde, dass tatsächlich dort, und das war in der deutschen Linken der 70er Jahre, nicht unbedingt verbreitet, dort immer darauf hingewiesen wurde, dass Demokratie kein einzuklagendes Ideal ist, sondern tatsächlich die adäquate Herrschaftsweise einer kapitalistischen Gesellschaft, dass also diese ganzen Forderungen nach wirklicher Demokratie, nach gar den Potenzialen des Grundgesetzes und sowas, Rationalisierung sind von, naja, letztendlich eigentlich einer von Berufsverboten und Staatsfetischismus gleichermaßen geplagten Kaderparteienszene. Die Polemiken aus der Zeit gegen genau diesen begriffslosen Demokratismus, aber auch gegen den Friedensbewegungswahn, gegen die Vorstellung vom menschlich allzu menschlichen, was doch wieder in den Mittelpunkt der Politik rücken müsse, und also gegen diese ganzen Verbrämungen, mit denen man sich immer gerne darum drückt, tatsächlich über die kapitalistische Gesellschaft zu reden und so. Die haben natürlich weiterhin ihren Wert, sie sind nicht mehr ganz so exklusiv Eigentum dieser Gruppe und sie sind, man vielleicht auch zeigen kann, zum Teil in ihrer Schärfe auch wieder zurückgefahren worden. Andererseits ist diese Ehrenrettung auch immer zweischneidig, weil man einfach das, was an der marxistischen Gruppe Sinn machte, nicht haben kann ohne ihre Fehler. Das heißt, genau das, was einem durchaus ein bisschen Respekt abnötigen kann, diese Form, ein System darzulegen, in dem alles seinen Platz hat und nicht irgendwo, wo also die Dinge alle auf ihren Griff gebracht werden können, hat sozusagen genau dieses Moment von Positivierung, von Systembastelei, von insgeheimer Affirmation, auf die ich dann gleich zurückkommen will. Die MG hat ja trotz ihrer drei verschiedenen Namen, also begann ja als Rote Zellen München, wurde dann zur marxistischen Gruppe und dann unter einem sehr schnell nachgegebenen Druck des deutschen Verfassungsschutzes, die Zeitschrift Gegenstandpunkt, hat ja eine sehr, sehr beeindruckende Kontinuität der Theoriebildung. Wenn man also dieses dieses Heftchen hier, Resultate der Arbeitskonferenz Rote Zellen AK München, Nummer 1, September 1974 anguckt, programmatische Erklärung, Sachen zum Aufbau des Kapitals und dann natürlich gleich, warum scheitern Marxisten an der Erklärung des bürgerlichen Staates, findet man eine ganze Menge Sachen da drin, die eigentlich komplett durchgehalten werden. Und Sachen, die, wie gesagt, sich von dem damaligen Kaderparteitum anderer marxistischer, kommunistisch sich nennender Gruppen positiv sich abhebt. Vor allen Dingen eine Kritik an den revisionistischen Vorstellungen davon, man müsse sich nur mit den Arbeitermassen verbünden und dann stünde man schon auf der richtigen Seite und eigentlich wissen die Arbeitermassen, was sie wollen. Sie müssen nur noch geleitet werden, indem man sich ihnen unterwirft. Und was sich so Studentenparteiaufbauler noch so zusammengereimt haben. Die MG hat, oder die damaligen Roten Zellen haben immer darauf beharrt, dass es auf eine wissenschaftliche Kritik des Kapitalverhältnisses ankommt und nicht auf Meinungen, Wünsche und so weiter der Arbeiterklasse, haben daher auch immer dagegen gesprochen, ihren eigenen Erfolg vor allen Dingen einer Menge der Arbeiter in ihrer Gruppe sich messen zu lassen, sondern eben an ihren Inhalten und haben auch immer die Vorstellung von, haben dort die Vorstellung von Klassenstandpunkten von und den damit einhergehenden Fetischisierungen einerseits des gemeinen Bewusstseins des Volkes und andererseits der großen Führer der Arbeiterbewegung, Lenin, Stalin, Mao, Zedong, zurückgewiesen. Und das ist zum Teil auch ganz nett zu lesen. Man findet aber gleichzeitig eine mindestens ebenso schwierige Bestimmung. Sie sagen also, sie betreiben vor allen Dingen in erster Linie intellektuellen Agitation. Sie wollen Leute sich ranziehen, die eben diese wissenschaftliche Kritik der kapitalistischen Gesellschaft betreiben können. Das seien nun mal in erster Linie Intellektuelle im Moment. Und dann ist es die Aufgabe dieser intellektuellen Kombo für die Vermittlung des wissenschaftlichen Sozialismus an das Proletariat zu wirken. Das heißt, letztendlich doch genau eine Vorstellung von Avantgarde, die sich dann weniger daraus herleitet, dass man schon spürt, wohin die Massen wollen und die richtige Witterung hat, sondern eher dadurch, dass man Inhaber des absoluten Wissens ist, an dem man dann andere teilhaben lassen wird, sobald es sich einmal erarbeitet hat. Und diese Vorstellung der Erarbeitung, also eine Zeit lang setzt man sich an die Bücher, die werden durchgearbeitet und dann hat man es auch und dann kann man losgehen und vermitteln. Das ist ja etwas, was diesen Verein bis heute prägt. Und diese Wissenschaftlichkeitsemphase hat einerseits eben tatsächlich insofern ein antisubjektives Moment, als man gerade irgendwie die Vorstellung der Interessen der Arbeiterklasse durchaus kritisch sah, insofern es eben auf den Begriff ankommt und nicht auf das Interesse, was ja sehr wohl kapitalbestimmt ist, insofern eben in dieser Gesellschaft das Interesse, was weiß ich, sich zu reproduzieren, notwendig ja auch dazu führt, dass man sich dem fügen muss, dem man da gleichzeitig ausgeliefert ist, das heißt, sich, wie das dann immer so schön heißt, sich den Erfolg sowohl des eigenen Kapitalisten in der Konkurrenz als auch der eigenen Nationalökonomie auf dem Weltmarkt immer verschreiben muss. Also dieses Misstrauen gegen unvermittelte Interessen. Andererseits aber, und das ist dann auch sehr zeittypisch, mit einem Misstrauen überhaupt gegen Individualität zusammenfällt. In so schönen Sätzen wie der Schritt der Realisierung des Programms, also das Wissen aneignen, ins Proletariat tragen, verlangt von den Mitgliedern, dass sie den erkannten Zweck zu ihrem eigenen machen und in der praktischen Tätigkeit die Kriterien ihres Handels aus dem Wissen nehmen, nicht aus ihren partikularen Zwecken. So zeichnen sich die Mitglieder komplementär zu ihrem Wissen durch Disziplin aus. Der Anspruch, den die Organisation formell an sie stellt, fällt mit dem zusammen, was sie aus ihrem Wissen sich selbst abverlangen müssen. Dass dies als formelle Absicherung geschieht, das bleibt ein bisschen schön vage, aber wer so ein bisschen die Praktiken 70er Jahre Kaderparteien kennt oder mal darüber gelesen hat, kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, was so formelle Absicherungen sind. entspringt dem berechtigten Misstrauen gegenüber der Partikularität, die bürgerliche Individuen wieder besseres Wissen festzuhalten bemüht sind. Und diese Form von misstrauisch auf jedes Partikulare, jedes Moment des sich nicht fürs Allgemeine Ausweisenden ist, wie gesagt, einerseits eine zeittypische Angelegenheit, andere haben es da, glaube ich, tatsächlich, KBWs und KBDMLs und KBDAOs und so weiter, noch arg viel schlimmer getrieben, ist aber andererseits was einem sozusagen auf einem sublimierteren, theoretischeren Level später dann immer mal wieder begegnen wird. Parallel mit diesem Misstrauen gegen das Individuelle kommt dann aber gleichzeitig eine unglaubliche Subjektemphase, nämlich eben dieses Subjekt des Wissens, was sich dieses Wissen erwerben kann, was da drin auch, was es sich aneignen kann, was erkennen kann, was ist, und dann an die anderen Leute weitergeben. Also eigentlich eine intellektuelle Allmachtsvorstellung, die ganz hervorragend mit diesem anti-individuellen Ressentiment zusammengeht. Diese Art von Emphase des intellektuellen Subjekts, des Subjektes Wissen, begegnet einem je länger, desto mehr in der MG-Agitation ja immer wieder, indem wirklich dann alles zur Kopfsache wird, nämlich zu einer Frage von tauglichen Argumenten, geprüften Gegenständen und so weiter, also zu einer Frage von, lass dir das mal einleuchten als gesellschaftliche Praxis. Und diese Vermittlerstellung, die da eingenommen wird, versucht ja ihrerseits wiederum dann als souverän, als Inbegriff des Allgemeinen, was man sich da vorstellt, also der schon das Wissen hat, was zu verallgemeinern ist, ahmt ja in gewisser Weise das nach, was der Wert ist. Die Initiative Sozialistisches Forum hat ja mal auf die Krisisgruppe gemünzt, den Begriff gebraucht, der Theoretiker ist der Wert. Das heißt, der Theoretiker, der eigentlich alles mit allem vermitteln kann, aber gleichzeitig selber standhaft bleibt, die Dinge unter Kontrolle hat und den Sachen ihren Platz zuweist. Also die Inkarnation des unbewegten Bewegers, des unvermittelten Vermittlers, ist selber eben dann ein individueller Vorgriff aufs Wertsein, aufs Souveränsein, aufs, Was sich dann ändert, wenn man dieses hier 74 vergleicht, mit späteren Veröffentlichungen, die dann tatsächlich unter dem Namen Marxistische Gruppe erscheinen, ist ja nicht unbedingt diese Emphase des Wissens, der wissenschaftlichen Kritik, die angeeignet werden muss, aber der Tonfall. Während hier zum Teil noch sehr in dieser um Genauigkeit bemühten, um sehr in den marxologischen Begriffen bleibenden Vokabular sich bemüht wird, bildet sich dieses eben schon einmal so skizzierte und was man ja so hervorragend nachahmen kann und was dann auch viel Spaß macht, diese Rhetorik des Flapsigen, des Tauglichen und der Laden und das Geschäft und der Fan und der Staatsfan und der muss sich das mal einleuchten lassen und prüft das mal und es geht gleichermaßen doof. Also sozusagen diese sehr bemühte Flapsigkeit ist etwas, was erst nach und nach auftaucht, was aber eigentlich mit dieser Vorstellung des ich kann mir alles Wissen aneignen und muss es dann weitergeben, ziemlich hervorragend zusammenfällt. Schon in diesem Bändchen gibt es die ersten Anwürfe gegen die damals sich ja ausbildende Praxis, die heute vielleicht so als neue Marktlektüre bekannt ist, Reichelt, Backhaus, also die Leute, die auf einem sehr hohen begrifflichen Niveau versuchen, zum Teil auch sehr scholastisch, zum Teil sehr esoterisch, aber versuchen, dann genau die begrifflichen Probleme, die das Kapital stellt, zu bearbeiten, zu rekonstruieren, hieß es damals ja immer, die Rekonstruktion der Kritik der politischen Ökonomie, die Methodenproblematik, die Frage von Logik der Darstellung und Logik der Forschung und all diese Themen, die in den 70er Jahren in einem bestimmten, durchaus radikalen, aber auch gewissermaßen akademischen Marxismus im Schwange sind. Über diese Bemühungen gab es eben damals schon hier großen Spott, was das dann solle, kommt doch auf die Sache an, so das Argument. Und genau diese Form des Spotts, die ja auf einer bestimmten Ebene auch ihre Berechtigung hat, gegenüber diesem akademischen Marxismus, diesem Rekonstruktionsfetisch, diesem sich in immer höheren Metadiskursen verlieren, gerät dann aber leicht genau zu diesem anti-intellektuellen Ressentiment: Was brauche ich denn überhaupt Erkenntnistheorie? Ich gucke mir einfach die Sache an. Und das ist genau dann, denke ich, was passiert. Ich schaue mir halt die Sache an und sehe es dann ja, und wie genau zu diesem komischen intellektuellen Anti-Intellektualismus der MG führt, wie sie in ihrem Jargon eben praktiziert wird. Es ist ja eben kein Zufall, dass das wirklich das Markenzeichen dieser Gruppe ist, bis heute durch diese wirklich bemühte Flapsigkeit. Und wenn ich auf einige der theoretischeren Veröffentlichungen noch komme, kann man auch zeigen, wie diese Flapsigkeit sich wirklich bis in die Begriffe hineinzieht, wo einfach damit Schindluder betrieben wird, wirklich auf hohem Niveau. Und dieses, ich schaue einfach auf die Sache, ich brauche keine Erkenntnistheorie, ich brauche keine Methodendiskussion, ich brauche keine solche Meta-Fragenstellung, ich sage einfach, was ist. Das ist natürlich schon beschlossen in dieser Vorstellung. Ich kann mir einen Gegenstand einfach aneignen und dann habe ich ihn mal angeeignet und dann gehe ich los und vermittle ihn an andere weiter. Ich brauche also, das schrumpft dann ja auch so ein bisschen zusammen. Ich kenne ja so ein bisschen, wie das läuft von ehemaligen Genossinnen und Genossen von mir. Früher war es dann ja immer noch, glaube ich, selbstverständlich, dass man mindestens die drei Bände Kapital und eigentlich auch Theorien des Mehrwerts gelesen haben muss, alle drei Teilbände, bevor man mitreden kann. Heute reicht es dann ja schon eher, wenn man die entsprechenden Kondensate in den Resultatebänden gelesen hat und dreieinhalb Seminare mitgemacht hat. Und vielleicht kann ich in der Anekdotenrunde auch nochmal erzählen, wie so ein Seminar abläuft für die da noch nie waren. Also diese Vorstellung, ich kann mir einen Gegenstand einfach restlos aneignen und dann ist er aber auch angeeignet und dann kann ich ihn anwenden. Ich habe dann den souveränen Zugriff darauf. Dieses Versprechen, das ist natürlich, geht natürlich einher mit einerseits eben diesem, es gibt keine Probleme, es gibt auch nichts sozusagen zu theoretisieren in Fragen des Zugriffs, es gibt keine erkenntnistheoretischen Probleme zu wälzen, es gibt nicht zum Beispiel meine Rolle als Subjekt zu diesem Gegenstand zu reflektieren, sondern er ist einfach, stellt sich dem Zugriff dessen, der sich nur bemüht, wirklich arbeitet, offen dar, führt eben zu diesem intellektuellen Anti-Intellektualismus. Andererseits führt es eben natürlich auch zu einer unglaublichen Verdinglichung der Theorie selber. Wenn man sich die Publikationen, die wichtigen Publikationen der MG anguckt, stellt man fest, dass es eigentlich wirklich nichts zum Kapital gibt, also zum Begriff des Kapitals. Das ist hier in einem Fortsetzungsroman abgearbeitet. Das ist sozusagen vorausgesetzt bei Marx und es geht, und auch das steht schon in der programmatischen Erklärung, darum, sagen, das nachzuliefern, was Marx nicht mehr geschafft hat. Also dieses berühmte, was dem Kapital eigentlich noch folgen sollte, nämlich die Bände über den Staat, den Weltmarkt und so weiter. Das ist sozusagen das Stück über das Kapital ist fertig und jetzt müssen in deutlich dünneren Bänden als bei Marx selber die fehlenden Sachen noch nachgeliefert werden. Und diese fehlende, diese Abgeschlossenheitsvorstellung von Theorie, diese Verdinglichung zu etwas, was da ist, was sozusagen nicht mehr in einem einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Gegenstand sich weiterentwickelt, sich mit der Zeit verändert, und zwar nicht in dem Sinne, weil das, was Marx gesagt hat, jetzt nicht mehr zeitgemäß ist, sondern weil die Konstellationen, in denen das heute steht, sich verändern, weil, wie es bei Adorno und Horkheim heißt, jede Theorie auch ihren Zeitkern hat, der irgendwann entweder aufhört zu ticken oder wenn er nicht explodiert ist. Das ist etwas, was darin schon sagen, vor allem Anfang ausgeschlossen ist. Und ich hoffe, dass man an gerade ein paar theoretischen Begriffen, wie zum Beispiel den des Fetisch oder so, das auch nochmal zeigen kann. Die Vorstellung, die Sache selbst zu besitzen, die Sache selbst zu kriegen, jenseits ihrer Vermittlung, und das ist ja das, was propagiert wird. Ich lese nur nochmal, das ist ja zum Teil auch erfrischend, ich will das gar nicht ableugnen. Die vorliegende Analyse, der bürgerliche Staat, das Wichtigste, die vorliegende Analyse unterscheidet sich erheblich von den Schriften, die seit einem Jahrzehnt als Beitrag zur Staatsableitungsdebatte erscheinen. Sie ist nämlich die Staatsableitung, beendet also jene unselige Debatte. Für alle diejenigen, die ein Interesse an der Erklärung des Staates haben, weil sie objektives Wissen brauchen über Grund, Zweck, Verlaufsform der politischen Herrschaft und Kapitalismus. Dann geht es darum, es gibt ja keine Problematisierung, keine Fragestellung und so weiter. Und dann wird aber auch nochmal erklärt, was eine Ableitung ist. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Eine Ableitung ist nämlich ganz dasselbe wie die Erklärung einer Sache. Na gut. Der Begriff der Ableitung ist natürlich nicht die Erklärung einer Sache, sondern etwas, was eine Ableitung, wie der Name ja schon sagt, setzt etwas Gesetztes voraus, aus dem dann auf methodisch genau zu überlegenden Sachen auf etwas Weiteres geschlossen werden kann. Ist also gerade keine für sich selber stehende Erklärung einer Sache und darauf kam es ja der Staatsableitungsdebatte auch an, den Staat aus dem Begriff des Kapitals abzuleiten. Genau das ist dann ja aber die Sache der MG nicht, sondern es geht eben darum, man nimmt das halt, guckt es sich an und sagt dann, wie es ist, erklärt das. Man kann diesen Fetischismus der Sache selbst, also dass eine Sache nicht begrifflich vermittelt, also die Vorstellung, man kann etwas jenseits ihrer Vermittlung bekommen. Man hat den direkten und unmittelbaren Zugriff. Diesen Fetischismus der Sache selbst kann man vielleicht wirklich an den ja immer wieder mit und anhand der MG des Gegenstandpunkts geführten Sprachdebatten sehr anschaulich zeigen. Die MG, es gibt ja einen Leserbrief, Sprachhygiene, kein Nebenkriegsschauplatz, sondern antikritische politische Political Correctness, der an den Gegenstandpunkt geschrieben wurde und ich weiß nicht, ob das war von 2004, 2006, nein, jedenfalls aus den mittleren Nullerjahren, kritisiert halt den Gegenstandpunkt dafür, so, ihr habt ja recht in euren Sachen, was ihr so schreibt, aber was soll denn das immer mit der vorläufigen Endlösung der Palästinenserfrage. Warum gebt ihr euren Gegnern so Futter, indem ihr immer von Negern, Miezen und Homo sprecht? Weiß, das kommt dann ja auch immer, ihr sagt dann ja immer, das lenkt nur vom Inhalt ab, aber warum macht ihr das? So, und die Redaktion stellt eben klar, warum das für sie schon wichtig ist, von Negern oder Homos zu schreiben. Miezen kommt nicht vor und von der Endlösung der Palästinenserfrage. Und macht dann immer genau dieses, das Wort ändert ja an der Sache nicht. Und es müsste ja um die Sache gehen. Deshalb ist es doch in der Sache völlig egal, ob ich von Negern oder von Schwarzen oder Afroamerikanern rede, kommt doch nicht drauf an. Und dann das übliche Weitere, wer nur irgendwie sich an der Sprache aufhängt, der will ja nur irgendwie Höflichkeit einklagen und Ehrerbietung und darauf kommt es ja nicht an, sondern man muss das Ganze ändern. Dann gibt es noch so ein paar Beschwerden darüber, also dann wird immer wieder aufs etymologische Wörterbuch verwiesen, dass Neger doch einfach Schwarzer heißt, dass Homo doch einfach die Abkürzung für Homosexueller ist, wie Studi und Prof, dass meine Güte, und außerdem würde das sowieso immer nerven, erst sollte es Negro heißen, dann Colored People, dann Blacks und jetzt ist man bei African Americans gelandet. Da heißt es also, Zitat, da heißt es also auf der Hut sein, damit man den Umschwung vom Ehrentitel zum Schimpfwort und umgekehrt nicht verpasst. Das ist eventuell wirklich etwas, das Denken über eine Sache beeinflusst, die etwas genannt wird, dass es überhaupt gar keine Sache jenseits ihrer sprachlichen Vermittlung gibt. Das heißt also, dass überhaupt die Frage, wer etwas wie benennt, schon zur Sache selber gehört. Und zwar nicht in irgendeinem blöden poststrukturalistischen Sinne von dadurch wird das Ganze, die Sache erst konstruiert. Aber das ist eben, das ist gerade das, was Philosophie seit Hunderten von Jahren umtreibt, das Verhältnis von Begriff und Sache. Und wenn dann die MG sich darüber genervt zeigt, dass das alles gar nicht so unproblematisch funktioniert, dass man immer darüber nachdenken muss, wie man eine diskriminierte Gruppe vielleicht nennt, dass sie da ins Stolpern gerät und manchmal gar nicht so richtig weiß, was vielleicht das Angemessene ist, das könnte man ja auch durchaus als den Vorteil gerade dieser Debatten sehen. Das heißt, dass es gerade nicht darum, so hat Dietrich Diederichsen ja auch mal argumentiert, dass es gerade nicht darum geht, jetzt den richtigen Begriff für die Sache zu finden, sondern dass gerade dieses ständige Problematisieren der jeweiligen Begriffe, ich meine, African Americans ist ein furchtbarer, natürlich, wenn man es wieder etymologisch liest, ein furchtbarer rassistischer Begriff, weil es die Leute auf den Herkunftskontinent ihrer Vorfahren bezieht. Aber es ist sozusagen als bestimmte Kritik der Probleme anderer Begriffe, nämlich dieser Reduktion auf Hautfarbe, macht es eben seinen Sinn und vor allen Dingen problematisiert es eben das unproblematische Benennen einer Menschengruppe als irgendwas auch immer, weil dieses unproblematische Benennen immer ja schon, gerade im Fall von Rassismus, man denke an die Südstaaten, in den amerikanischen, die One Drop of Blood-Regel, also ein Tropfen schwarzen Blutes und du bist schwarz, egal wie du aussiehst. Also dass diese Benennung immer schon mit Herrschaftspraktiken verbunden war, von denen überhaupt nicht zu trennen ist. Und dass vor allen Dingen, sie sagen dann, naja, aber Weiße können ja weiter Weiße genannt werden, das ist dann ja auch irgendwie ungerecht. Dass die Frage, wer sich diese Begriffe ausgedacht hat, wie diese Begriffe entstanden sind, wirklich in dieser Form von Argumentation völlig rausfällt und zum Beispiel dadurch auch die Reflexion, dass natürlich es kein Gegenwechselseitiges ist. Also wir nennen die Schwarzen Schwarze, weil wir Lust haben und die Schwarzen nennen uns Weiße, weil sie Lust haben, sondern dass natürlich beide Begriffe sind, die sich eine Leute mit einer etwas merkwürdigen, leicht rosalichen Pigmentierung ausgedacht haben. So. Und dann wird noch gesagt, noch schlimmer ist es ja bei dieser ganzen Frauengeschichte, wenn sprachreformerische Frauen und männliche Sympathisanten allen Kollektivbezeichnungen weibliche Endungen anhängen, bekennen sie sich dazu, dass der Sexus der allerwichtigste Gesichtspunkt ihrer eigenen Urteilsbildung ist. Mitten im Kapitalismus mit seiner abstrakten und gleichmacherischen Unterwerfung der Menschen unter das bürgerliche Gesetzbuch und die Herrschaft des Geldes dreht sich in ihrer Welt alles um den Kampf der Geschlechter. Frau oder Mann, verehrt, missachtet, beherrscht wen? Und dann kommt der wirklich ganz bemerkenswerte Satz, der Duden, eine neue Bibelübersetzung in gerechter Sprache und noch der letzte CSU-Macho verbeugen sich vor diesem Gessler-Hut politischer Korrektheit. Also, ich weiß nicht, wer alles das Tell-Drama kennt, der Gessler-Hut ist das, was eben der böse, despotische Herrscher da aufstellen lässt und den alle grüßen müssen von den Untertanen, wogegen sich dann der Tell empört. Der Gesslerhut ist also sozusagen ein Unterwerfungssymbol. Und die Vorstellung, dass der feministischen Terrorherrschaft, gegenüber dem man sich verneigen muss, hat auch relativ wenig von diesem entspannten Verhältnis. Es geht doch nur um die Sache, nicht um den Ausdruck. Und das ist sozusagen auf der ersten Erscheinungsebene, wo es sehr deutlich wird, dass diese Vorstellung der Sache selbst, wo mir doch Vermittlungen, wo mir doch Begrifflichkeiten, wo mir eine bestimmte Reflexion auf Geschichte, es geht ja bei diesen Begriffsfragen auch immer um die Geschichte, die in einen Begriff eingegangen ist und gerade nicht um das, was irgendwann mal in einem etymologischen Wörterbuch stand, dass also diese Fragen verfehlt werden und dass letztendlich ein Fetischismus übrig bleibt von der Sache selbst, die im genauen Gegensatz dazu steht, die im genauen Gegensatz dazu steht zur Marx'schen Frage im Kapital, nämlich warum nimmt dieser Inhalt jene Form an? Also G&G sagt, es geht doch nur um den Inhalt. Marx, warum, es geht gerade nicht um einfach um den Inhalt, sondern auch die entscheidende Frage im Kapital ist, und deshalb ist dieser Fetischismus des Inhalts der Sache selber gerade in der Kritik des Kapitalismus so besonders verfehlt. Es geht also beim Kapital genau um die entscheidende Frage der Form. Und diese Frage der Form wird sozusagen schon auf der einfachsten Ebene des reflektierten Sprachgebrauchs vermieden. Stattdessen gibt es eben etwas, was ich vielleicht so den Röntgenblick aufs Wesen nennen würde. Also die Vorstellung, ich blicke durch dieses Ganze, den Abhub der Erscheinungswelt durch. Ich kann die Sache immer unmittelbar in meinen Publikationen, in meinen Reden auf ihr Wesen reduzieren. Da gibt es verschiedene Probleme mit. Der erste und eindeutigste aber ist, dass genau diese Vorstellung von Eindeutigkeit, Klarheit, eben Wesenhaftigkeit dort scheitern muss, wo das Wesen der Sache ihr eigenes Unwesen ist, um es mal erstmal aphoristisch auszudrücken. Ausführlicher meint das die Vorstellung, ich kann einfach das Wesen des Kapitals, des bürgerlichen Staates erfassen und dann da noch in, sagen wir mal, 120 Seiten irgendwie darlegen. Und damit ist es dann aber auch erledigt, dann steht es. So. Verfehlt eben ein Gegenstand, der in sich selber auf verschiedensten Ebenen der Sache ein prozessierender Widerspruch ist, einer, der in sich die Einheit von Vernunft und Unvernunft ist, wie eben das Kapital. Und gerade deswegen, weil es immer wieder zwanghaft darum geht, die Sache irgendwie auf ihren wesentlichen Gehalt zu bringen, der eben nicht positiv zu haben ist, der nicht irgendwie abschließbar affirmativ zu geben ist, weil die Sache selber nur begriffen ist dort, wo sie als unvernünftig, als letztendlich unbegreiflich praktisch bekämpft wird. Weil deshalb muss eben diese Reduktion aufs Wesen, als aufs positive System zerfallen. Und dieser Zerfall, das ist in der ausführlicheren Veranstaltungsankündigung ja schon drin gewesen, dieser Zerfall findet statt bei der MG, und das wäre dann die wesentliche These in der Zwei-Welten-Lehre von Wert und Staat. Die Zwei-Welten, und es ist etwas eine der frustrierendsten Erfahrungen, die ich gemacht habe bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung, dass es wirklich kaum möglich ist, einen wirklich theoretischen Text der MG konsistent zu kritisieren. Ich habe mir jetzt zum Beispiel mal ausführlich, weil es ja immer am nächsten dran ist, dieses ziemlich neue Büchlein, das Geld von den viel gepriesenen Leistungen des schnöden Mammon genommen. Und da stehen wirklich in ein und demselben Absatz einerseits wirklich sehr vernünftige Dinge über den, was eigentlich das alles ist. Geld, Wert, Tauschwert, Arbeit. Und gleichzeitig die irrsten Agententheorien, könnte man sagen. Da geht es eben einerseits, weiß die MG natürlich, dass es nicht eine Verschwörung der Kapitalisten ist, die sich jeden Donnerstag irgendwie treffen, um ihre Machenschaften auszuhacken. Ihre Machenschaften auszuhacken und dann die Arbeiter auszupressen. Sondern, dass wir es hier tatsächlich mit Sachzwängen zu tun haben, das heißt mit versachlichter Herrschaft, also nicht der Knute und der Peitsche des Lehnherrn, sondern tatsächlich die im Geld, im vermittelte Zwang zu Lohn, sachlich vermittelten Zwang zur Lohnarbeit. Und andererseits finden wir dann immer wieder Formulierungen, wo zwar nicht die Kapitalistenklasse, aber dafür ein ganz anderer, neuer Schlimmfinger auf den Plan tritt, nämlich der Staat. Der wird zum einen kurz vor über abstrakte Arbeit, das heißt die Reduktion tatsächlich konkreter Arbeit auf ihr reines, pures Arbeitssein als Wertsubstanz, wodurch die dadurch geschaffenen Waren überhaupt erst vergleichbar werden können, gesprochen, über dass diese abstrakte Arbeit Wertsubstanz ist, dass in diesem Begriff der abstrakten Arbeit als Wertsubstanz zugleich immer schon Herrschaft gesetzt ist, weil es diesen Zwang überhaupt, ein Wert zu produzieren, Dinge, Waren vergleichbar zu machen, Arbeitsprodukte auf diese Form vermittelt durch Geld auszutauschen, Kennzeichen einer unvernünftigen Gesellschaft ist, dass also in dem Begriff der abstrakten Arbeit als Wertsubstanz sozusagen schon die ganze falsche Gesellschaft im Buch enthalten ist. Das wird gesagt. Und dann wird gesagt, außerdem herrscht der bürgerliche Staat seiner Gesellschaft die grundlegende Abstraktion auf. Die gewaltsam geltend gemachte und durchgesetzte Abstraktion hat ihren Urheber im Staat. Die Sachgesetze, das sind die Formen, der Staat den Wert, das Werk seiner Gewalt verabsolutiert. Und irgendwo, irgendwo ist dann auch noch sogar davon gesprochen, warte mal, das habe ich mir aufgeschrieben, dass sogar der Geldfetisch vom Staat dekretiert wird. Sein Machtwort des Staates. Ah ja, hier. Ihr Dekret, also das Dekret des Staates, taugt ganz gut dazu, eben das Papiergeld zum vollwertigen Geldfetisch zu machen. Also der Fetischbegriff, der bei Marx gerade genau das bezeichnet, dass die Menschen ihre Herrschaft selber produzieren, indem sie sich zu den Dingen wie zu Herrschern verhalten und zu den Menschen wie zu Sachen. Dieser Fetischbegriff, der sozusagen genau das bewusstlose Verhältnis der Gesellschaft zu sich selber auf den Begriff bringt, woraus irgendwie das ganze Elend folgt, dieser Fetisch ist sozusagen etwas, was der Staat dann dekretiert. So, und dieses völlige Auseinanderfallen von einerseits irgendwie so Ahnung von versachlichter Herrschaft, gar von etwas, was vielleicht von subjektloser Herrschaft, also wo nicht irgendwelche Schlimmfinger was machen, und andererseits einem Staat, der quasi in wirklich fast souveräner Willkür verfahren kann, wie er will, wie er lustig ist, weil er einfach die Macht dazu hat, der Gesellschaft irgendwie aufherrschen kann. Ich habe noch einen diversen Haufen solcher Zitate rausgesucht, dass sie diesen Dingen zu folgen hat. Dieses Auseinanderfallen also in zwei völlig inkommensurable Sphären der Theorie und letztendlich auch der gesellschaftlichen Bewertung, was zur Folge hat, dass es dann auch immer zwei Kriterien gibt. Es gibt einerseits Profit, Markterfolg und so weiter, und andererseits gibt es den Erfolg in der Staatenkonkurrenz. Zwei Prinzipien in dieser Gesellschaft, die dann unvermittelt nebeneinander stehen. Das liegt, glaube ich, genau daran, oder denke ich, kann man zeigen, an diesem Wunsch, das Wesen der Gesellschaft wirklich positiv in einem System darstellen zu können, und dann an der immanenten Negativität dieses Verhältnisses, in das, was ich meine, mit Unbewusstheit, mit dem prozessierenden Widerspruch, mit dem nicht zurande zu kommen und deshalb völlig zu zerfallen, in einerseits Sachzwänge und andererseits einem Schlimmfinger, der sie ins Werk setzt. Und dass dieser Schlimmfingerstaat, der letztendlich eigentlich alles aus eigener Souveränität, nämlich seine Gewalt schafft, dieser Begriff der Gewalt taucht immer wieder auf, es ist alles irgendwie eine Sache staatlicher Gewalt. Das hat dann auch Konsequenzen für den Begriff von Wert, von Kapital, nämlich immer dann, wenn sozusagen eine Zwei-Welten-Lehre auf den Staat geschwitzt wird, bleibt vom Kapital zweierlei übrig, nämlich einerseits eine positive Arbeitswertlehre. Und auch das ist das, was hier Marx zugeschrieben wird. Er hätte eine Arbeitswertlehre geschrieben und gerade eine Kritik der Smithschen und Ricardoschen Arbeitswertlehre. Also eine Arbeitswertlehre, wo das Geld eigentlich so als, wie heißt es hier an einer Stelle, so als Test funktioniert, ob das Produkt, was ich hergestellt habe, auch wirklich gesellschaftlich nützlich und notwendig ist. Also etwas, wo man eigentlich gar nicht mehr so richtig viel gegen sagen kann, was ist doch super. Also was vernünftig klingt. Und andererseits, wo, und das ist auch ziemlich bemerkenswert, hier praktisch nie der Begriff des Kapitals auftritt, sondern immer dann, wenn man es erwarten würde, von Eigentum gesprochen wird. Würde natürlich wieder jemand sagen, es geht ja um die Sache und nicht um den begrifflichen Ausdruck, aber natürlich ist das was anderes. Wenn ich also immer vom Eigentum rede, was die Arbeit, lebendige Arbeit sich unterwirft, was Zweck der Produktionsweise ist. Wenn ich von Eigentum rede, rede ich begrifflich von etwas, was einfach philosophiegeschichtlich als die Domäne meines Willens verstanden wird. Eigentum ist genau das, womit ich verfahren kann und kein anderer. Aber, und das ist eben entscheidend, die MG kapriziert sich auf den Teil kein anderer, also Ausschluss von den Produktionsmitteln. Aber im Begriff des Eigentums steckt vor allen Dingen erstmal diese materielle Bedingung von Subjektivität drin. Also das, worin und wodurch ich meinen Willen als Subjekt verwirklichen kann. Und indem ich also Eigentum zum Produktionszweck mache, habe ich vielleicht drin, dass dadurch schon gesetzt ist, dass andere Leute aufgeschlossen sind und für dieses fremde Eigentum arbeiten müssen. Ich glaube nicht, dass das damit schon gesetzt ist und würde da einfach mal ganz historisch sagen, es hat Eigentum vorm Kapital gegeben. Aber es ist eben vor allen Dingen, es bleibt dann an diese subjektiven Zwecke rückgekoppelt und es fehlt begrifflich genau das, was das Kapital zum ganz neuartigen Produktionsverhältnis gemacht hat, nämlich die Verselbstständigung. Die Verselbstständigung der Form, der Form des Werts des Kapitals, was sich erhält, indem es sich von sich abstößt, was seine eigenen Produkte zu seinen eigenen Voraussetzungen macht, was in sich prozessiert und die Menschen nur als ihre Anhängsel mitschleppt. Also genau das, was diese Produktionsweise so blindwütig macht. Die Verselbstständigung des Sachlichen. Insofern ist zum Beispiel ist die Rede von Fetisch, wie sie eigentlich vom wahren Fetisch. Wenn die MG vom wahren Fetisch redet, und zwar egal ob 74 oder hier in diesem Buch von 2005 ist es, glaube ich, dann ist der wahren Fetisch immer nur ein Schein. Aber in echt ist es das Gewaltverhältnis des Staates. Es scheint den Menschen so, als wären die Sachen mit Willen begabte Subjekte, die Dinge, als würden sie selber irgendwie wert sein. Aber in Wirklichkeit ist es das staatliche Verhältnis. Und diese Form von Schein scheint so, aber in Wirklichkeit verfehlt eben genau das, gerade diese fetischistische Verselbstständigung der Dinge genau das ist, was wirklich ist, im Sinne von wirksam für diese Gesellschaft. Und es ist letztendlich so ein bisschen Pfeifen im Walde. So. Es ist ja gar nicht in echt so mit dem Fetisch, dass die Dinge, dass die Waren metaphysische Mucken haben und dass das Kapital ein automatisches Subjekt ist und all diese verrückten Sachen, sondern in echt ist es ja doch nur ein fieser Staat, der das macht und den wir dingfest machen können. Weil die MG die Widersprüchlichkeit, den prozessierenden Widerspruch dieser Verhältnisse zerlegt in zwei inkommensurable Sphären, also die eigentlich ganz vernünftig funktionierende von Arbeit und Wert und Eigentum und andererseits die Willkürsphäre des Staates, gibt es dort übrigens auch kein Begriff der Krise. Krise ist ja gerade, dass sich beständig in Erscheinung treten dieses prozessierenden Widerspruches, die eigentlich schon im Auseinandertreten von des Guts in Gebrauchswert und Tauschwert gesetzt ist, die Zwang zur Metamorphose der Ware, Diese Krisenhaftigkeit gibt es nicht, weil es diesen Widerspruch ja gar nicht gibt und weil alles eigentlich durch den Deus ex machina Staat behoben werden kann. Und deshalb auch der beliebte Satz der MG, das Ganze funktioniert mir hier viel zu gut. Die Folge, und damit komme ich dann zum Schluss, die Folge dieses Wesenskultes, dieses Fetischismus der Sache selbst, ist eine gewisse Weltlosigkeit. Dort, wo ich sozusagen immer mit meinem Röntgenblick aufs Wesen trete, die Erscheinung unwesentlich finde, immer sage, darum geht es in echt, was übrigens dann auch in solchen Formen auftritt wie Höflichkeit ist ja Blödsinn, verschleiert nur Interessensgegensätze. Ich will, was der andere will, irgendwas, das können wir doch aussprechen, müssen wir doch nicht irgendwie höflich sein. Moral, alles nur eine Verbrämung von was auch immer. Also die ganzen Vorstellungen von Verbrämung, Ornamente, die man nochmal weglassen könnte, die machen in letzter Instanz sehr, sehr einsam. Die machen vor allen Dingen deswegen einsam, nicht nur, weil eigentlich nur noch so ich und mein Eigentum übrig bleibe, sondern auch deswegen, weil ich mich in dieser Welt schwer zurechtfinden kann. Wenn ich alles eigentlich immer nur auf Abstraktionen runterbringen kann, also Staat, Staat, Staat, und nur zum Beispiel Israel, Deutschland, Äquatorialguinea, Staat, Staat, Staat, habe ich damit natürlich irgendwie nichts Falsches gesagt. Das sind alles drei Staaten. Aber indem ich sage, das ist das, worauf es wesentlich ankommt, negiere ich, dass das Wesentliche am Wesen ja gerade nach Hegel ist, dass es zur Erscheinung, dass es erscheint. Das heißt, die Erscheinung als unwesentlich beiseite geschoben, verfehlt, dass es genau das ist, wodurch überhaupt qualitative Differenzen in die Welt kommen, die Möglichkeit zum Urteilen. In jeder natürlich, das ist jetzt wieder ein Parteinahme-Ding, aber natürlich steckt im Begriff, es geht Ihnen ja gar nicht um Parteinahme, es geht Ihnen ja nur darum zu sagen, wie die Sache ist. Aber Urteilen hat ja gerade vom Begriff her die Einheit von Bestimmung und Verurteilung, also tatsächlich Parteinahme drin. Urteilen kann ich immer gerade nicht über die allgemeinsten Abstraktionen, sondern über ihre Besonderungen, über die besondere und im Falle eben verschieden, zum Beispiel Israel und Deutschland, ihre Erscheinungsweise als bürgerlicher Staat. Wenn ich eigentlich zu allem nur noch sagen kann, Staat, Ware, dann bleibt sehr wenig übrig. Und ich kann mich, und das ist dann ja letztendlich auch die Sache, immer wieder zurückziehen und das Gleiche nochmal sagen und nochmal Startware, und das zusammensitzen und sich daran freuen. Und im Prinzip sehen die neuen Ausgaben des Gegenstandpunktes ja auch ungefähr so aus. Da wird der Iran wegen Menschenrechten kritisiert, aber in Wirklichkeit zeigt das ja nur, dass der Westen gegen den Iran ist. So. Dieses Nicht-Urteilen können über Dinge, dieses sich nicht veräußern wollen, sich nicht am Besonderen abarbeiten wollen, jetzt kommen mir nur so esoterische Begriffe, ich arbeite nochmal am Besseren, aber diese Form davon zurückzustehen und alles auf irgendwie eine Abstraktion zu reduzieren, zerstört eben Wirklichkeit. Es ist aber letztendlich das, was auch eine vernünftige Kapitalkritik überhaupt verunmöglicht. Die Frage, worum es sich zu kämpfen lohnt, ist ja eine Frage von Besonderheiten. Weil die aber gerade uninteressant sind, bleibt wirklich immer die Frage, was hat die MG, was hat der Gegenstandpunkt eigentlich überhaupt gegen dieses Verhältnis? Und wenn man mal nachguckt, ist das auch wirklich gar nicht so einfach rauszufinden. Da geht es dann immer um den Schaden. Da geht es darum, dass Leute, gut, die sind vom Eigentum ausgeschlossen. Es geht ihnen irgendwie schlecht. Sie kriegen nicht alles das, was sie produzieren. Jemand anderes hat das. Oder, in der vielleicht schönsten Formulierung, die Reduktion auf die für das Kapital erforderlichen Dienste bekommt so einen Menschen gar nicht gut. Aber warum bekommt es ihn nicht gut? Was könnte es denn, Warum ist es denn eigentlich, warum ist das Kapitalverhältnis eine Zumutung? Dass das etwas mit Würde hat, zu tun hat von Menschen, das geht nicht, weil das ja moralische Verbrämung von irgendwas ist. Dass das etwas zu tun hat mit irgendwie Potenzialitäten von entfesselten Möglichkeiten. Darüber kann ich nicht reden, weil das ja gerade individuelle Sachen sind, die Möglichkeiten. Es bleibt wirklich nur da drin übrig, andere haben mehr als ich. Und dann würde ich einfach denken, und das ist auch das, wie tatsächlich einige MGLer kennen, die argumentieren, ich will halt ein dickes Auto und eine Stereoanlage, dafür will ich Revolution machen. Dazu würde ich dann wiederum sagen, dazu kann man als ein ja nicht ganz dummer Mensch, der man sein muss, um da mitmachen zu können, doch wirklich einfacher und leichter rankommen, als ausgerechnet durch eine kommunistische Revolution. Das wäre Heterum censeo Germaniam et Delendam.